Wir haben uns ja sowieso schon längst gefragt, wo Augustin die ganze Zeit bleibt. Es erscheinen also Herr Professor Augustin Raunzinger samt seiner Harfenistin, Our Hostess Maria Marilyn Raunzinger und ein Schwarzer, aber nicht nach Parteifarbe, was für die Raunzinger schon schlimm genug wäre, sondern nach der Hautfarbe. Augustin übernimmt die Vorstellung. Darf ich euch zwei neue Familienmitglieder vorstellen? Das ist meine Kollegin und Verlobte, Frau Ilona Mesaros, sagte zur Überraschung seiner Freundin, die eigentlich nur mitgekommen ist, damit der Gustl nicht in der Nacht vor dem Neujahrskonzert allzu emsig dem Alkohol zuspricht. Und das ist Dr. Mike Lewis von der Weltatombehörde in Wien. Schon ein echter Wiener, der Verlobte meiner Nichte Marilyn. Die beiden haben einander durch mich kennengelernt. Die kurz eingetretene Stille wird von einem markerschüttertem Schrei Peter Raunzingers unterbrochen, der seine gute Erziehung total vergisst. Gustl, du gefraßt, das hast du mir eingebrockt. Er macht Anstalten, seinen Bruder und seine Tochter zu attackieren, aber Frau Gerti, die sich nach einer Schrecksekunde wieder gefangen hat, stellt sich dazwischen. Schau, Peter, wenn sie sich doch lieb haben. Richtig sollte es einander heißen, aber in solchen Momenten haben Gefühle Priorität vor Grammatik. Michael Keppel ätzt. Das hast vorhin schön gesagt, Peter, vom Humanismus und Brüderlichkeit und dass du jeden Rassismus ablehnst. Und jetzt magst du deinen farbigen Bruder nicht? Schon, sagt Peter, aber doch nicht in der Familie. Außerdem habe ich schon einen Bruder und das ist genau einer zu viel. Na, habe dere, sagt Mike mit leichtem Akzent. Ich hoffe doch sehr, es streit's nicht wegen mir. Und weil wir schon dabei sind, sagt Robert, meine Partnerin kommt auch aus einer schwarzen Familie und er gibt Julia einen Kuss. Jetzt ist es Michael Keppel, der die Nerven wegschmeißt. So haben wir nicht gewettet. Meine Tochter heiratet keinen Linkslinken. Da gibt's von mir niemals die Zustimmung. Julia lacht herzlich. In welcher Zeit lebst du? Und wer heiratet heute noch? Wir ziehen einfach zusammen und aus. Jetzt hat aber ihre Mutter Einwände. Und wenn ein Kind kommt, wie soll es dann heißen? Keppel oder Raunzinger? Robert beruhigt. Da haben wir noch ein halbes Jahr Zeit, das zu entscheiden. Inzwischen haben die Damen die Gläser gefüllt. Wenn das so ist, haben wir ja eine Menge Gründe zum Anstoßen, sagt Anna Keppel. Mir ist gar nicht danach, schimpft Gunther Motschka. Mir graut vor der Zukunft, diese totale Vermischung. Wir verlieren unsere Identität. Augustin nimmt sein Sektglas. Eines hat ihm Ilona ja erlaubt. Nicht deppert sein, Herr Kamerad, wann's leicht geht. Wir haben uns seit jeher vermischt. Illyrer, Kelten, Römer, Goten, Awaren, Bayern, Tschechen, Slowaken, Ungarn, Kroaten, Italiener. So ist unsere Identität erst entstanden. Und alle sind echte Wiener geworden. Und so wird's weiter sein und wir werden noch lang singen. Erst wann's aus wird sein. Und solange wir singen, wird's nie aus sein. Außerdem, ganz Europa ist ein Rassengemisch, vielleicht mit Ausnahme der Isländer. Also, Freunde, sehen wir uns endlich als Europäer. Alle? Fragt Horst Baldur mit einem giftigen Blick auf Marilyns Verlobten. Gut, dann erweitern wir den Begriff auf Menschen. Das wird nun endlich, bei drei Enthaltungen, Familie Motschka, allgemein akzeptiert. Und während die Bummerin läutet, stoßen alle auf das dritte Jahrtausend an. Kalendarisch ein Jahr zu früh, aber man kann nicht früh genug anfangen. Und während der Donauwalzer erklingt, tanzen drei Paare ins neue, aber ja, zum Kuckuck, ins neue Millennium. Augustin mit Ilona, Mike mit Marilyn und Robert mit Julia. Ein bisschen kitschig, wie? Aber was soll daran schlecht sein? So haben also die Wienerinnen und Wiener dieses gefährliche Jahrhundert auch noch überlebt. Mit ihnen natürlich auch, in verzankter Eintracht, unsere Freunde. Und wenn sie nicht gestorben sind, so raunzen, käppeln und motschkern sie noch heute.